Das Ideal. Ja, das möchte. Eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Werve, und eine fürs Wochenende zur Reserve, eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längst du natürlich selber, das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal weg bleibst du dünn wie ein Aal und Geld. Und an Schmuck, eine richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist, hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthen. Hast du die Frau, dann fehlen die Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten.